Erster Paulus schreibt diesen Brief. Er ist ein Apostel von Jesus Christus. Gott hat ihn dazu gemacht. Timotheus ist auch bei ihm. Zweiter dieser Brief ist für die Freunde von Gott in Kolossä. Sie glauben an Christus. Gott, unser Vater, soll gut zu euch sein und euch Frieden geben. Dritter, wir danken Gott immer, wenn wir für euch beten. Gott ist der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Vierter, wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört. Wir wissen auch von eurer Liebe zu allen, die zu Gott gehören. Fünfter, ihr glaubt, weil ihr auf den Himmel hofft. Ihr habt schon von dieser Hoffnung gehört. Sie steht in der guten Nachricht, die die Wahrheit sagt. Sechster, die gute Nachricht ist zu euch gekommen. Sie ist auch in der ganzen Welt. Sie bringt gute Dinge und wächst. Das ist auch bei euch so, seit ihr von Gottes Liebe gehört und sie verstanden habt. Siebter, ihr habt es von Epaphras gelernt. Er ist unser Freund und hilft uns. Er dient Christus treu für euch. Achter, Epaphras hat uns von eurer Liebe erzählt. Diese Liebe kommt vom Heiligen Geist. Neunter, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass ihr seinen Willen erkennt. Ihr sollt weise sein und alles gut verstehen. Zehnter, dann könnt ihr so leben, wie es Jesus gefällt. Ihr könnt gute Dinge tun und Gott immer besser kennenlernen. Elfter, Gott gibt euch Kraft. Seine Macht ist groß. Ihr sollt geduldig sein und Freude haben. Zwölfter, dankt Gott, dem Vater. Er hat euch stark gemacht. Jetzt könnt ihr mit den anderen Heiligen im Licht leben. 13. Gott hat uns aus der Dunkelheit befreit. Er hat uns in das Reich seines Sohnes gebracht. Diesen Sohn liebt er sehr. 14. Durch Jesus sind wir frei. Unsere Sünden sind vergeben. 15. Jesus ist wie Gott, den man nicht sehen kann. Er ist der wichtigste von allen Dingen, die Gott gemacht hat. 16. Denn Jesus hat alles gemacht, was im Himmel und auf der Erde ist. Man kann es sehen oder nicht sehen. Alles ist durch ihn und für ihn gemacht. 17. Jesus war schon immer da. Alles bleibt durch ihn zusammen. 18. Jesus ist der Chef der Gemeinde. Die Gemeinde ist wie ein Körper. Jesus ist der Anfang. Er war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Er soll der Wichtigste von allen sein. 19. Denn Gott wollte, dass alles von ihm in Jesus wohnt. 20. Durch Jesus versöhnt Gott alles mit sich. Jesus hat Frieden gemacht, als er am Kreuz gestorben ist. Durch ihn ist Frieden im Himmel und auf der Erde. 21. Früher wart ihr weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde, weil ihr Böses getan habt. 22. Aber jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Jesus ist für euch gestorben. Jetzt seid ihr heilig und ohne Fehler vor Gott. 23. Bleibt fest im Glauben. Lasst euch nicht von der Hoffnung abbringen, die ihr durch die gute Nachricht habt. Diese Nachricht wird in der ganzen Welt erzählt. Ich, Paulus, diene dieser Nachricht. 24. Ich freue mich, dass ich für euch leiden kann. Ich leide in meinem Körper, wie Christus gelitten hat. Ich tue das für seinen Körper, die Gemeinde. 25. Ich diene der Gemeinde. Gott hat mir die Aufgabe gegeben, seine Botschaft zu erzählen. 26. Diese Botschaft war lange Zeit ein Geheimnis. Aber jetzt hat Gott sie seinen Freunden gezeigt. 27. Gott wollte zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis für alle Menschen ist. Das Geheimnis ist, Christus ist in euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. 28. Wir erzählen von Christus. Wir ermahnen jeden und lehren jeden. Wir wollen, dass alle in Christus vollkommen sind. 29. Dafür arbeite ich hart. Ich kämpfe mit der Kraft, die Christus mir gibt. Er wirkt stark in mir.